gleiche Zeit, völlig anderer Ort. Er ging entnervt von der Arbeit fort. In seinen üblichen Coffeeshop stand in der Tür, hat sein Atem stopp. Er sah sie hinter dem Tresen stehen. Sagte er ihr, was ihm so gefällt. Sie lächelt und ihre Augen erhellten, als diese Worte aus ihm rausschnellten. Dein Flow ist so unwiderstehlich. Was dich da grad anglotzt und dir beinahe vor die Füße kotzt. Schau dich an und mach dir klar, das Seine ist trotz allem immer da.